Bereits zuvor kam Yusuf zu euch mit den klaren Beweisen. Ihr aber bliebt weiterhin im Zweifel über das, was er euch gebracht hatte. Als er dann gestorben war, sagtet ihr, Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen. So lässt Allah in die Irre gehen, wer maßlos und voller Zweifel ist.